Musik. Cigarette burns in the same side of our hands. We ain't friends, we're just morons. We're broke skin in the same spot. But I've never seen you take a turn that wide. And I'm high enough to still care if I die. So I tried to breathe the thought that you'd worked overtime to stop. You sit back off. I said nothing for a while. You know I think about you all the time. And my deep misunderstanding of your life. And how bad it must have been for you back then. And how hard it was to keep it all inside. your husband is coming. Pills a day for me to be considered sane. One, two, three pills a day swallowed with a glass full of shade. Too much for everyone but me. Stuck in a cycle I can't break free. Millions of rules that feel like trapdoors, but it's something that I must endure. Too much for family, too much for friends, too much to function. I'll never blend. Too much, too much. Too much, too much. Too much, too much. In ways I don't understand. And sometimes I'd rather be blind. Feelings been living rent free, but I'm not the one who holds the key. There's a voice that lives deep in my bones, never stops even as I've grown. Too much for family, too much for friends, too much to function. I'll never blend, I'll never blend. Shifting and repositioning, crawling out of my skin. Energy to the brim, entirely to where. And wallowing in despair, cause sometimes I'm too much even for me when I just want the blissful release of sleep. I twist and I turn, never feel quite right. So all that's left is to stay up all night. Too much for family, too much for friends, too much to function. I'll never blend. I'll never blend. Too much in ways I don't understand. And sometimes I'd rather be blend. Too much a day for me to not be so great. One, two, three pills a day, and that's more than okay. Sputnik, dein Abend, mehr Musik. I don't want options, I want face to face. Right there, right now, don't want no delay. Time for whatever, whatever it takes. What you say? Gotta be honest. You're the one I want. Baby, I'm making a promise. I'ma keep you close. Hope that you never gon' doubt it. I swear it all on my soul. You're my desire. Oh, please don't go too slow. Put your body on my body, cause we all need somebody. Your body on my body, I need you here for life.

Von Ballonhose bis zur Muschelkette. Die Trends für den Frühling sind auf jeden Fall schon mal am Start. Und Kollegin Franzi hat mir mal verraten, was auf Platz 1 ist. Das gute alte Karo-Muster. Und wenn du ganz wild unterwegs bist, da kannst du sogar so ein Karo-Teil mit einem gestreiften oder einem Pünktchen-Teil zusammentragen. Ich finde das so lustig, dass du das sagst. Ich hatte so 2017, 2018, da hatte ich so eine Phase, wo ich ganz viel Karo-Hemden getragen habe. Ja, das hat, könnte ich jetzt, ich fast jeder. Könnte ich das jetzt wieder tragen? Du könntest es wieder rausholen, müsstest es aber ein bisschen cooler stylen. Also müssen wir auch noch ein bisschen was anderes dann verändern. Du bist der Schönste auf die ganze Welt. Sputnik. Mit Bexen und Tobi. Montag wieder ab 6. But my heart ain't beating without you. Now there's a hole deep down in my chest. How can I go on loving without you? Oh, and half of my heart, yeah. Just the same as when you left that day, you're always on my mind. Half of my heart, yeah, half of How can I go on loving without you? Oh, and half of my heart, yeah, half of my heart is gone. Good times and bad times, I gave you my everything. I tried and I tried to love you through anything. Swore to each other we'd never be enemies. Why the f*** would you say that to me? Hotlist 2026. Dani Lia, Baby T. Gut Puls, egal was ich mache. Juckt mich nicht so, wie ich dachte. Smalltalk auf meiner Matratze. Zwischen Schief und Jalousie. Baby, sieh's. Tu dir nicht, wie wenig mir noch an dir liegt. Warum schaust du jetzt wieder so verliebt? Ist es wirklich nicht so deep? Zwei Boxershorts unter meiner Jeans. Meine Wahrheit klingt vielleicht ein bisschen fies. Es ist wirklich nicht so deep. Ein bisschen Appetit. Baby, please. Gib zwei Wodka-Shots für ein bisschen Dopamin. Warum schaust du jetzt wieder so verliebt? Ist es wirklich nicht so deep? kurze Shorts unter meiner Jeans. Warum schaust du jetzt wieder so verliebt? Ist es wirklich nicht so deep? Von der New Music Hotlist 2026. Der jungen Radios der ARD. Dani Lia, Baby T. Bei MDR Sportlicht. Got my feelings broken about a thousand times. I was scared to open up, then you came by. Now I got your hand in mine, I hold it tight. Hold you tight, they say. Love needs time to flame. But hey, tell me, do you feel the same? My heart goes ooh. Time.

zu zweit vor der Wohnung deines Vaters. Du atmest tief ein und dein Blick sagt mir, das war's dann. Meine Zukunft weit und das Ende fühlt sich nah an. Ja, das Ende fühlt sich nah an. Ja, du weißt nicht, was es heißt, dich zu verlieren. Nur in meiner Fantasie stirbt unsere Hoffnung nie. Doch am Ende dieses Lieds. Nur in meiner Fantasie gehen wir unendlich tief. Doch am Ende dieses Lieds sind wir nicht mehr verliebt. Unter Tränen stehen wir da und erkennen uns nicht wieder. Eine Pause optional, doch die Trennung werde lieber. Und dann lässt du mich alleine einfach auf der Straße stehen. Vielleicht haben wir uns beide gerade zum letzten Mal gesehen. Ja, du weißt nicht, was es heißt, dich zu verlieren. Nur in meiner Fantasie stirbt unsere Hoffnung nie. Doch am Ende dieses Lieds. Nur in meiner Fantasie gehen wir unendlich tief. Doch am Ende dieses Lieds sind wir nicht mehr verliebt. Dream about you in my sleep. Could you ever let deine Lieblingsmusik. Disco Dice.